nicht von Treue, nicht von Gefühlen. Ich kann mit Liebe immer nur spielen. Heute dich und morgen dich. So und nicht anders, so und nicht anders. So soll es sein für mich. Ich bin ja keine von den Frauen, die gewissen netten Sachen, weil sie bei Licht sich nichts getrauen, nur immer still und heimlich machen. Und wenn's die ganze Welt erfährt, das ist mir ganz egal. Ich bin ja schließlich keine Miss mit doppelter Moral. Jede Nacht ein neues Glück und neue Liebelein. Jede Nacht ein anderer Mund, so soll es bei mir sein. Sprich nicht von Treue, nicht von Gefühlen. Ich kann mit Liebe immer nur spielen. Heute dich und morgen dich. So und nicht anders.